Einigkeit. Großer Gott, großer Gott, großer Gott, wir ehren. Komm doch in der Gnadenzeit, komm doch in der Gnadenzeit, bei uns einzukehren. Komm doch in die Herzenshütten, sind sie gleich gering und klein. Und lass dich doch erbitten, komm und kehre bei uns ein. Komm und lass dich doch erbitten, komm und ziehe bei uns ein. Heiligste Dreieinigkeit, großer Gott, wir ehren.